E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ja, in den letzten Wochen und Tagen hat sich einiges im Bereich E-Government getan, weswegen wir uns entschieden haben, euch heute eine reine News-Folge zu präsentieren und ein Hauptthema diesmal außen vor zu lassen. Abgesehen von den News haben wir aber auch noch zwei Veranstaltungen für euch, dazu aber später mehr. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den News. Ja, und da rede ich auch mal direkt weiter. Und wir schauen direkt mal in mein Lieblingsland Österreich. Denn da kann man jetzt Post vom Staatsanwalt digital bekommen. Das heißt, Gerichte und Staatsanwaltschaften in Österreich unterstützen seit Ende März diesen Jahres die elektronische Zustellung. Das heißt, dass nahezu alle gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren nun dem Bürger auf elektronischen Wege zugestellt werden müssen und nicht mehr oder zugestellt werden können und nicht mehr zwingend nur postalisch. Und was ist, wenn einer keinen Computer hat? Das geht natürlich trotzdem noch postalisch. Der Bürger muss sich dafür selbstverständlich registrieren. Wenn du mich nicht dauernd unterbrechen würdest, Thorsten, hätte ich das auch noch erklärt. Genau. Wesentlicher Bestandteil dieser digitale Post vom Staatsanwalt ist laut der österreichischen Regierung ein wesentlicher Bestandteil einer modernen und serviceorientierten Verwaltung. Und wie gesagt, der Bürger muss sich dafür registrieren, beispielsweise über eine Handysignatur oder über seine Bürgerkarte. Ach so, jetzt bin ich schon dran. Du bist schon dran. Und zwar, ich bin heute mit dem Thema dran, mit dem Normenkontrollrat. Und zwar kritisiert der Normenkontrollrat, dass in Deutschland immer noch ein großer Nachholbedarf im E-Government besteht. Aber der Normenkontrollrat spricht auch ein dezidiertes Lob aus für die One-In-One-Out-Regel. Klingt ziemlich modern auf Englisch und bedeutet aber nichts weiter als: Für jede neue Regelung, die geschaffen wird, muss eine alte Regelung weichen oder muss gestrichen werden. Ja, und wenn man das konsequent durchführt, dann sind die Kosten für die Gesetzgebung, werden dann geringer bleiben. Wie kommt der Normenkontrollrat dazu, das zu untersuchen? Doch, weil es seine Aufgabe ist. Er hatte sonst nichts zum Tun wahrscheinlich. Gut, die nächste Nachricht kommt aus dem Kreis Bergstraße. Das liegt in der Rhein-Neckar-Region und dort wurde die allgemeine Durchwahl des Landratsamtes durch die neue Behördennummer 115 ersetzt. Das heißt, die Bürger können jetzt nicht mehr nur direkt beim Landrat anrufen, sondern eben über die Behördennummer 115, was natürlich eine verbesserte Erreichbarkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten des Landratsamtes gewährleistet. Was sagst du dazu, Thorsten? Ja, 115 begrüße ich prinzipiell. Du kennst mich, ich bin für Callcenter und für einen einheitlichen Ansprechpartner. Ja, aber dann mache ich gleich weiter. Nicht mit Ansprechpartnern, sondern mit dem schnellen Internet. Und zwar hat T3N mal die 10 Länder aufgelistet, die im Durchschnitt ein besseres und schnelleres Internet haben als Deutschland. Da steht an Platz 10 Finnland, die eine durchschnittliche Datenrate von 12,1 Megabit haben, ist auch eine Steigerung zum Vorjahr von 33%. Da sind dann noch so namhafte Länder, so große Industriestaaten wie die Tschechische Republik, Lettland, die Schweiz dabei. Und an Platz 1 steht Südkorea mit einer durchschnittlichen Datenrate von 22,2 Megabit pro Sekunde. Und ja gut, das ist nur eine minimale Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr von 1,6%. Gut, dass Finnland da so weit hinten ist, sage ich mal, nur auf Platz 10, überrascht mich jetzt doch, weil gerade in Skandinavien ist das ja eigentlich das ganze Thema Internet, Mobilität auch ein sehr, sehr großes. Hätte ich jetzt weiter vorne eingeschätzt. Naja, hör mal, 12,1 Megabit pro Sekunde im Durchschnitt. Also ich weiß nicht, ob wir in Deutschland überhaupt auf 2 Mbit kommen im Durchschnitt. Natürlich nicht, aber trotzdem, klar, dass Südkorea als die Techniknation schlechthin ganz vorne ist, ist klar. Aber trotzdem, Finnland, ich hätte jetzt eher so in den Top 5 gesehen. Weißt du, wer noch schlechter ist als Deutschland? Ungarn? Nordkorea. Ja gut, die zwei Leute, die da Internet haben. Ja, mein nächstes Thema sind E-Government-Gesetze und da ist jetzt eine ganze Menge passiert, denn selbst unsere Hauptstadt hat jetzt mittlerweile erkannt, dass es E-Government gibt und möchte dafür natürlich auch eigene Gesetze in den Umlauf bringen. So hat jetzt der Berliner Senat einen Entwurf eines E-Government-Gesetzes auf den Weg gebracht und zur Genehmigung vorgelegt. Der soll dann als Grundlage für medienbruchfreie elektronische Verwaltungsabläufe hergenommen werden und auch die Förderung von Open Data und mehr elektronische Partizipationsmöglichkeiten für den Bürger geschaffen werden. Prinzipiell eine feine Sache. Gegenstand des ganzen Entwurfs ist die Steuerung des IT-Einsatzes in der Landesregierung sowie umfassende elektronische Arbeitsabläufe und die Anpassung der Berliner Rechtsvorschriften zur Verwaltungsmodernisierung. Das heißt im Prinzip das ganze Thema, was sonst überall auch gilt, was auch in der digitalen Agenda, die wir zuletzt besprochen haben, ein großes Thema ist, möchte die Landeshauptstadt jetzt auch umsetzen. Die Bundeshauptstadt. Die Bundeshauptstadt, ja, du hast recht. Weil zur Landeshauptstadt habe ich später noch ein paar Punkte. Ja, ich habe dann auch noch was dazu, aber jetzt erstmal weiter mit Berlin. Wie natürlich beim Bund auch, soll das Berliner E-Government-Gesetz vorschreiben, dass für Verfahren, in denen eine Identifizierung der Person erforderlich ist, der Einsatz der EID-Funktion des neuen Personalausweises oder der Aufenthaltsgenehmigung hinreichend ist. Das heißt, die ganzen Schriftformerfordernisse eben möglichst, wenn es denn geht, streichen. Im Punkt Open Data geht der Berliner Gesetzentwurf sogar über die Regelungen des Bundes hinaus, denn darin ist festgelegt, dass grundsätzlich alle öffentlichen Daten, die in maschinenlesbarer Form gebracht werden können, über ein Datenportal veröffentlicht werden. Also Berlin reagiert spät, aber dafür dann auch einigermaßen ordentlich. Ja, dann mache ich mal weiter mit ordentlichen Dingen. Und zwar gibt es wieder drei Kommunen, die sich dem Bürger verschrieben haben und kommunale Beteiligungsportale eingerichtet haben. Und zwar ist es zum einen der Heidekreis mit dem Portal Sag's uns einfach, Gießen, Mitreden erlaubt, oder Dresden, Südvorstadt, mitdiskutieren. Also alle drei Portale, ich spare mir das einzugehen auf jedes einzelne, alle drei Portale bieten den Bürgern die Möglichkeit mitzureden, Vorschläge zu machen, auf Missstände aufmerksam zu machen und einfach ihre Umgebung, ihren Wohnraum mitzugestalten. Jetzt wundert es mich doch, dass Dresden dann nur die Südvorstadt mitdiskutieren lässt. Aber Thorsten, du... meldest dich? Ja, dazu kann ich sagen, das ist ganz, ich will nicht sagen ganz logisch, dass das nur die Südvorstadt darf, aber hier geht es ganz speziell um die Umgestaltung der Südvorstadt und dafür hat man es dann eingerichtet. Okay, dann ergibt das Ganze Sinn. Nichtsdestotrotz hast du mich vorhin ein bisschen abrupt abgewürgt, denn ich warte noch weitere Infos zu E-Government-Gesetzen, denn nicht nur die Bundeshauptstadt, sondern auch das schöne Bundesland Freistaat Bayern hat jetzt ein E-Government-Gesetz auf den Weg gebracht. Ah, sehr schön. Ich habe die letzten zwei Tage sehr, sehr viel davon gehört. Ich denke, du hast dann sicherlich den ein oder anderen Kommentar dazu abgeben können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bayern hat jetzt tatsächlich auch als Basis für die digitale Kommunikation mit der Verwaltung ein E-Government-Gesetz entworfen. Gleichzeitig bildet dieses Gesetz laut dem Markus Söder das neue Gesetz und das rechtliche Fundament für das künftige Bayern-Portal. Ich darf den Herrn Söder mal kurz zitieren. Bayern übernimmt mit dem Gesetzentwurf eine Vorreiterrolle in Deutschland. Während die bisherigen Initiativen in Bund und Ländern vor allem nach innen auf die Verwaltung ausgerichtet sind, stehen im bayerischen Gesetz Bürger, Unternehmen und Kommunen im Mittelpunkt, sagte Herr Söder. Okay, bevor ich dich wieder unterbreche, darf ich? Ich hätte noch was. Du hast noch was, dann mach weiter. Das Gesetz, noch ein bisschen zum E-Government-Gesetz in Bayern, das regelt nämlich die Rechte auf digitale Unterschrift, ähnlich wie in Berlin, Verwaltungsverfahren, Bezahlen, Nachweise, Rechnungsstellung und das Recht von Bürgern und Unternehmen auf sichere, verschlüsselte Kommunikation mit der Verwaltung. Also alles, was eben so in einem E-Government-Gesetz drinsteht heutzutage. Der Freistaat selbst kann den Kommunen künftig zum Ausbau digitaler Angebote zentrale Basisdienste zur Verfügung stellen, unter anderem eben dann durch dieses Bayern-Portal. Und nochmal ein Zitat vom Söder: Das E-Government-Gesetz in Bayern umfasst 10 Artikel. Man will sich halt auf das Wesentliche konzentrieren. Fertig. Naja, ich bin ja mal gespannt. Also es gibt ja mehrere E-Government-Gesetze in den einzelnen Bundesländern. Die basieren ja alle auf dem bundesdeutschen E-Government-Gesetz. Ich hoffe darauf, dass es sich irgendwann mal eine Universität zu Herzen nimmt und alle diese Gesetze vergleicht und Unterschiede aufzeigt und vor allen Dingen auch Unterschiede aufzeigt zu den ganzen E-Government-Gesetzen und vor allen Dingen zum E-Government-Gesetz des Bundes. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, ich komme nachher bei den Veranstaltungen noch dazu. In den letzten 2 Tagen wurde sehr, sehr viel über das bayerische bzw. über den Inhalt des bayerischen E-Government-Gesetzes gesprochen und diskutiert. Ja, also da bin ich prinzipiell bei dir, was die Idee mit der Universität angeht. Aber das ist halt auch das Problem des Föderalismus. Jeder macht seinen eigenen Senf und es gibt keine Einheitlichkeit. Wobei natürlich gerade in dem Thema sowas wünschenswert wäre. Ja, es gibt Bundesländer, die haben das Bundesdeutsche einfach so übernommen und haben nur einfach ihr Siegel draufgeklebt. Kann man machen. So, da du mich jetzt schon übersprungen hast, mache ich gleich weiter und schaue in den nächsten Freistaat, nämlich Sachsen. Dort gibt es jetzt Baustellen auf einen Klick. In Sachsen gibt es ein Baustelleninformationssystem und das steht jetzt mittlerweile allen Verkehrsteilnehmern und Behörden als Vollversion im Internet zur Verfügung, nachdem das jetzt ein paar Monate in der Beta-Version lief. Ziel dabei ist es, alle Baustellen und Sperrinformationen in Echtzeit darzustellen. Dank dieser Plattform können Behörden Baumaßnahmen besser koordinieren. Auch Polizei, Rettungsdienste, Verkehrsbehörden und Betriebsdiensten der Baulastträger wird die Arbeit erleichtert. Und nicht zu vergessen natürlich der arme kleine Autofahrer, der von Bayern nach Sachsen will und 10 Stunden im Stau steht. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich wollte eigentlich Bezug nehmen auf das E-Government-Gesetz, weil das E-Government-Gesetz beinhaltet ja auch eine Klausel oder beziehungsweise einen Artikel zur IT-Sicherheit. Und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, es gab einen Cyberangriff auf den Bundestag. Oh mein Gott. Was ich sehr, sehr schade finde dazu, man hört in den klassischen Medien fast nichts darüber. Also es gibt diverse Artikel im Internet, aber weder die Tagesschau noch die unseriösen Nachrichten im Fernsehen oder im Radio berichten darüber. Ich finde es schade, dass die Bevölkerung, die nicht internetaffin ist und nicht jederzeit im Internet ihre Nachrichten liest, davon überhaupt keine Notiz nimmt oder nehmen kann. Ja, du sagst es schon, die unseriösen Nachrichten. Ich habe zu dem Thema, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe diesen einen Tag Nachrichten auf ProSieben geschaut, also Nachrichten, wenn man sie denn so nennen mag. Und da wurde dieser Cyberangriff tatsächlich thematisiert, aber erst nachdem über das erneute Finale bei Germany's Next Topmodel gesprochen wurde. Ich wollte gerade fragen, ob sie vorher über DSDS gesprochen haben. Ich finde das bezeichnend und auch, da gebe ich dir recht, sehr, sehr traurig. Das ist ein Riesenthema und das ist im Gegensatz zu sonstigem Mist überhaupt nicht mal der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Das finde ich sehr, sehr schade. Zumal noch nicht mal klar ist, ob es einer dieser normalen Angriffe war, die jeder, der einen eigenen Server betreibt, tagtäglich, stündlich, minütlich auf seinen Server hat oder ob es tatsächlich was Ernsthaftes war. Eben, und das, ich glaube, das Thema ist mittlerweile auch totgeschwiegen. Also da werden wir wahrscheinlich auch nichts mehr erfahren. Naja, der Bundesstaatsanwalt, der ermittelt jetzt. Ach, doch. Ja, irgendeiner muss ja. Okay. Na gut, wir hatten ja vor kurzem dann auch den Cyberangriff aufs Weiße Haus, nicht? Da wurden ja gleich die Kommunisten wieder verdächtigt, des Ganzen schuldig zu sein. Das wurde überraschenderweise breiter in der Öffentlichkeit erzählt als der auf den Deutschen Bundestag, oder? Ja, weil der Angriff aus Servern aus China kam. Weil natürlich China, wenn es das Weiße Haus angreift, das direkt von eigenen Servern tut. Ich sag ja, die bösen Kommunisten. Gut, Ich habe als nächstes den Startschuss für das Projekt Digitale Erklärung. Da stellt das Bundesministerium fürs Innere die Schriftformerfordernisse tatsächlich auf den Prüfstand. Ja, das Thema ist nicht neu, aber es wird mal wieder aufgekocht. Eben, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, um händische Unterschriften oder persönliches Erscheinen eben nach Möglichkeit zu minimieren oder gar zu streichen, denn es ist in der heutigen Zeit einfach zu kompliziert und in vielen Fällen tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Das BMI-Projekt Digitale Erklärung hat ein umfassendes Normenscreening in den Bundesverwaltungen gemacht, das nun zum Ziel hat, eben wieder Tempo in diese ganze Prüfung der Schriftformerfordernisse zu bringen. Im Idealfall sollen diese Formanforderungen ersatzlos gestrichen werden, um Verwaltungsleistungen auch elektronisch anbieten zu können. Die Bundesbehörden sind jetzt aufgefordert, die Notwendigkeit einzelner Schriftformerfordernisse zu prüfen und ihre Einschätzungen in eine Datenbank einzutragen, in die natürlich dann auch Länder, Kommunen und Verbände ihre Stellungnahmen schreiben können. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema angegangen wird. Siehe auch neuer Personalausweis, mit dem man sich ja tatsächlich eindeutig identifizieren kann. Und da sind die Möglichkeiten einfach noch nicht gegeben, nicht geschaffen worden, unter anderem eben auch aufgrund dieser Schriftformerfordernisse. Wichtig, dass dieses Thema vorangetrieben wird. Sehr wichtig, weil eigentlich hat der Bürger alles in der Hand, um nicht mehr mit dem Kugelschreiber auf irgendeinem Dokument unterschreiben zu müssen. Die Gesetze müssen jetzt endlich angepasst werden. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten. Und zwar der Bremer Senat, der will mehr Transparenz und die Bürger jetzt noch mehr informieren und informiert halten. Und zwar hat die Bürgermeisterin Linnert ist der Meinung, dass gerade in Zeiten von knappen Kassen mehr Transparenz wichtig ist über die Ausgaben oder genau über den Haushalt. Und sie werden jetzt beginnen, den Haushalt 2016-17, sobald er beschlossen ist, in einer Webanwendung den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Ja, das Verfügungstellen ist gut und es ist ein wichtiger erster Schritt. Natürlich muss das den Bürgern dann aber auch gesagt werden, weil sonst schaut auch wieder keiner nach. Ich gehe von aus, dass es den Bürgern gesagt wird, weil derzeit stehen diese Haushalte ja schon zur Verfügung, allerdings nur als PDF. Und wer möchte schon in mehrere Seiten umfassendes PDF lesen, wenn er es eigentlich in einer Internetanwendung einfach durchsuchen kann? Genau, niemand. Ja, ich habe als nächstes ein Thema, was nicht zwingend auf den ersten Blick ein ganz klares E-Government-Thema ist. Und zwar, dass wir in Deutschland viel zu viel Geld für ein viel zu kleines mobiles Datenvolumen bezahlen. Ja, aber der Schritt zum E-Government ist dann eben da in der digitalen Agenda, die wir zuletzt besprochen haben, wo natürlich der Ausbau von Netzen auch ein riesiges Thema war. Ein Beispiel. Wir in Deutschland zahlen im Durchschnitt für 1 Gigabyte Datenvolumen 35 Euro. In Ländern wie beispielsweise Dänemark, England oder Schweden gibt es für diese 35 Euro sagenhafte 20 Gigabyte Datenflat. Ist ein kleiner, aber vielleicht merkbarer Unterschied. Und Spitzenreiter in dieser Statistik, das heißt, die meiste Flat für das geringste Geld, ist Finnland. Deswegen war ich vorhin auch so überrascht, wo Finnland nur in Anführungszeichen auf Platz 10 war in deiner Tabelle. Die Finnen sind da echt ganz vorne dabei. Ja, große Datenrate bedeutet ja auch nicht, dass die eine große Bandbreite haben. Gut, jetzt ist Finnland auch ein bisschen kleiner als Deutschland, das ist alles richtig. Wo wir wieder den Schnitt zum E-Government auch bekommen, ist, dass in diesen Ländern, zum Beispiel eben Finnland, Schweden oder Skandinavien allgemein, natürlich der Ausbau der Netze staatlich subventioniert war. Das ist natürlich auch ein Thema der digitalen Agenda, was, denke ich, durchaus wichtig ist, durchaus angegangen werden sollte von unserer Regierung, momentan aber eben noch nicht ist. Natürlich gibt es, das muss man auch fairerweise sagen, in diesen Ländern einen viel größeren Wettbewerb als hier in Deutschland. Wir haben jetzt noch eigentlich drei Anbieter, die miteinander konkurrieren. Die Deutsche Telekom, Vodafone und die Telefonica, die E-Plus gekauft hat. Da kann man natürlich die Preise ein bisschen höher gestalten als beispielsweise in Ländern, wo 5, 6 Mitbewerber da um einen Markt konkurrieren. Aber wie gesagt, hier kann die digitale Agenda der Bundesregierung ansetzen und Möglichkeiten schaffen. Da gebe ich dir recht. Und die Bundesregierung hat schon begonnen, mit Dingen voranzutreiben. Und zwar gibt es den E-Government-Wettbewerb. Und von dem hatten wir schon mal berichtet. Und da beginnt jetzt das Online-Voting für den Publikumspreis. Und zwar können alle Bürger zwischen dem 11. Mai und dem 15. August abstimmen, welches dieser E-Government-Wettbewerbseinreichungen ihr persönlicher Liebling ist. Also ich habe schon abgestimmt und ich rufe jetzt hiermit euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf, stimmt auch mit ab, weil nur wenn wir uns beteiligen, dann wird sowas wie dieser E-Government-Wettbewerb oder wie Befragungen der Bevölkerung, welche Daten offen sein sollen, weiterhin stattfinden. Du sagst es also. Dem Aufruf bitte folgen, wirklich alle mal nachschauen, was gibt es da, was wurden da für Ideen eingereicht. Da sind ganz tolle Sachen dabei und nur durch Beteiligung von möglichst vielen Menschen kann da auch wirklich was passieren in der Richtung. Gut, mein nächstes Thema ist die aktuelle Monitoring-Übersicht im Rahmen des Open Data Aktionsplans, wurde nämlich jetzt vor kurzem veröffentlicht. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Mit der Verpflichtung des Open Data Aktionsplans hat sich die Regierung jetzt das Ziel gesetzt, oder hatte sich das Ziel gesetzt, bis zum Ende des ersten Quartals 2015 aus jeder obersten Bundesbehörde sowie jeder Bundesober- und Bundesmittelbehörde, das sind fantastische Wörter, mindestens 2 Datensätze auf GovData verfügbar zu machen. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, 2 Datensätze, führt aber tatsächlich dazu, dass sich Behörden jetzt tatsächlich mit Open Government auseinandersetzen müssen, denn diese Pflicht, die gab es vorher nicht. Und das ist ein Anfang, ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt. Und aller Anfang ist schwer, aber mich freut es, dass man die Notwendigkeit des Ganzen endlich erkannt zu haben scheint. Ich befürchte allerdings, bei einer Pflicht wird es dazu kommen, dass irgendwelche irrelevanten Daten veröffentlicht werden. Zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter hat denn die Behörde? Wie viele Mitarbeiter sind davon männlich? Wie viele sind davon weiblich? Schon habe ich 2 Datensätze veröffentlicht. Natürlich, da hast du recht. Aber mir geht es wirklich darum, dass jetzt dieser Staat geschaffen ist und erstmalige Pflicht geschaffen ist. Und ich sehe da durchaus die Potenziale, dass das dann eben auch ausgewirkt wird. Jetzt müsste so langsam mal alles offenlegen. Und dann kommen eben auch wirklich die relevanten Daten raus. Für den Anfang wirst du sicherlich recht haben, klar. Ich habe noch was Neues, eine Neuigkeit, und zwar die Landeshauptstadt München. Die ist jetzt auf den Smart City Geschmack gekommen. Die Landeshauptstadt München hat sich beworben als Smart City Leuchtturmprojekt gemeinsam mit Lyon in Frankreich und Wien in Österreich. Und die nehmen zu dritt teil an diesem Leuchtturmprojekt Smart City. Details dazu später bei den Veranstaltungen. Da habe ich einem tollen Vortrag beigewohnt. Klingt auf jeden Fall spannend. Und natürlich München, die legen ja da richtig los. Die hatten wir jetzt eigentlich in jeder Folge mit irgendwelchen Aktionen. Wien, sowieso Österreich, die sind eh geil, was E-Government angeht. Lyon, Frankreich, da bin ich jetzt mal gespannt, was dazu kommt. Müssen wir uns anschauen. Mein nächstes Thema ist die Unterstützung des Bundes, weil der unterstützt und fördert unter anderem Innovationen für E-Government und E-Health. Da sind wir beim nächsten Ministerium, nämlich dem Wirtschaftsministerium. Die möchten jetzt Big- und Smart-Data-Projekte richtig groß an den Start bringen. Das Ministerium für Wirtschaft und Energie fördert also im Rahmen seines Technologieprogramms Smart Data, Innovationen aus Daten, 13 ausgewählte Leuchtturmprojekte, da haben wir es wieder, die Leuchttürme, die sich mit der Entwicklung innovativer Dienste und Dienstleistungen befassen. Das primäre Ziel besteht nach Aussage des BWMI darin, die künftigen Markt für Smart Data Technologien am Standort Deutschland einfach mal zu erschließen. So sollen technische, strukturelle, organisatorische und rechtliche Hemmnisse beim Einsatz von Smart Data Technologien in Deutschland aus dem Weg geräumt werden. Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Industrie, Mobilität, Energie und Gesundheit, also primär erstmal wirtschaftliche Sachen, aber natürlich auch auf kommunaler Ebene, Stichwort Smart Cities. Ja, also Smart Cities, da ist das Thema Smart Data ein ganz, ganz großes. Wie gesagt, ich muss wieder auf später verweisen, weil da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, Sensoren zu verbauen und auch diese durch Sensoren erfassten Daten den Bürgern zur Verfügung zu stellen. Aber diese ganze Initiative bringt auch wirklich tolle Ideen hervor. Weitere Anwendungsfälle sind zum Beispiel im Katastrophenmanagement, beispielsweise bei Hochwasser, intelligente Energienutzung, wo je nach Wetterlage, je nach Klima die Energie heruntergedrosselt wird, um eben Geld zu sparen für den Bürger. Und natürlich, da sind wir beim Thema E-Health, klinische Datenintelligenz. Des Weiteren unterstützt der Bund diesmal wieder an Seiten des BMI Bundesbehörden bei IRD-Projekten. Das hatten wir schon mal als Thema, das scheint aber tatsächlich immer noch nötig zu sein, denn gemäß § 2 Absatz 3, jetzt wird es rechtlich, des E-Government-Gesetzes des Bundes sind alle Bundesbehörden, das wisst ihr ja, verpflichtet, in Verwaltungsverfahren, in denen sie die Identität einer Person festzustellen haben, eben diesen elektronischen Nachweis anzubieten. Und da hat sich leider noch nicht wahnsinnig viel getan, da hapert es noch mächtig. Mächtig gewaltig, würde ich sogar sagen. Und daher, dieses Programm wurde jetzt erweitert, dass die digitale Verwaltung bis 2020 jetzt erweitert wurde und Experten zur Unterstützung für die Behörden verfügbar sind. Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Wir hatten ja vor einiger Zeit über das Thema IKFZ berichtet, wo man sein Fahrzeug online außer Betrieb setzen kann. Ich habe erste Zahlen dazu gehört, bundesweit. Dazu komme ich gleich. Als erstes möchte ich noch mit darauf eingehen, dass in diesem Gesetz, was IKFZ erst ermöglicht hat, auch noch eine weitere Funktion oder eine weitere Möglichkeit für den Bürger hinzugekommen ist. Und zwar ist es die sogenannte Kennzeichenmitnahme. Ein toller Verwaltungsbegriff, heißt aber nichts weiter. Also wenn ich von Hamburg nach München ziehe, kann ich mein Hamburger Kennzeichen behalten. Das Einzige, was sich ändert, das Siegel, da kommt ein Münchner Siegel drauf und die Fahrzeugpapiere werden natürlich von München ausgestellt. Da habe ich während des Vortrages in den letzten Tagen gehört, dass in München also fast 2000 Kennzeichen mitgenommen wurden im letzten halben Jahr. Und im Gegensatz dazu, jetzt kommt eine bundesweite Zahl, wurden 50 Fahrzeuge online außer Betrieb gesetzt. Also in Fachkreisen munkelt man, dass von den 50 so 40 bis 45 auch einfach nur Tests waren. Das wollte ich gerade sagen. Wie viel davon tatsächlich echte, originale Abmeldungen waren, ist spannend. Ich weiß zum Beispiel von einem tatsächlich konkreten Fall in Leipzig. Ja, dann siehst du, dann ist wenigstens einer wirklich abgemeldet. Besser wie nix. Genau, du bist durch? Ich bin durch, du bist jetzt als nächstes wieder dran oder ich mach weiter. Ich wäre dran, möchte noch einen letzten Satz zu deinem Thema verlieren. Ist natürlich dann spannend, ne, wenn du von München nach Hamburg ziehst, dein Münchner Kennzeichen behältst, aber ein Hamburger Siegel drauf hast, das führt sicherlich in den ersten Wochen und Monaten bestimmt zu Irritationen, gerade auch bei Behörden, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ganze Thema Kennzeichen überhaupt, das sollte in Deutschland mal generell überdacht werden. Warum kann ein Fahrzeug nicht ein Kennzeichen ein Leben lang behalten? Das spart massiv Verwaltungsaufwand. Ja. Und der Bürger hat halt vielleicht kein hübsches Kennzeichen, aber das ist ja auch vollkommen egal, ob da Mausi hinten dran steht oder HSV. Das ist richtig, wobei Mausi fast besser ist als HSV. Gut, für mein nächstes Thema schaue ich mal in die Schweiz, denn da hat der Schweizer Bundesrat beschlossen, dass der Finanzierungsteil für E-Government fortgeführt wird. Bereits seit 2007 treiben nämlich dort Bund, Kantone und Gemeinden E-Government in der Schweiz gemäß der gemeinsamen E-Government-Strategie voran. Die Umsetzung dessen wird von der Bundesrätin, und jetzt bitte ich alle nicht zu lachen, Evelyn Widmer-Schlumpf geleitet. Ja. Entschuldigung. Das Ganze galt ursprünglich mal bis Ende 2015, und durch diesen neuen Beschluss, und jetzt werden wir wieder ernst, ist das die ganze Finanzierung auch ab 2016 gesichert. Ziel der Schweizer E-Government-Strategie ist, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Verwaltungstätigkeit und insbesondere in der Interaktion mit Bevölkerung und Wirtschaft Rechnung zu tragen. Also im Prinzip das Gleiche wie überall. Dazu haben die Schweizer 4 Handlungsschwerpunkte definiert: Dienstleistungsorientierung, Nutzen, Effizienz, Innovation, Standardförderung sowie die Nachhaltigkeit. Ja, die Schweizer haben da auch echt vernünftige Ideen dazu. Und sie haben erkannt, dass es tatsächlich nur über den Zusammenhang oder die Zusammenarbeit aller Regierungsebenen geht. Das heißt, Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten da eng zusammen. Und es macht nicht jeder seinen eigenen Senf wie hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ein Unterschied zwischen Schweiz und den restlichen europäischen Ländern ist auch, die Schweiz legt großen Wert oder macht ihr E-Government vornehmlich für Unternehmen und dann erst für den Bürger. Trotzdem haben sie ganz vernünftige Ideen. Muss man auch fairnesshalber anerkennen. Da hast du recht. Und ich mache gleich weiter mit einer neuen deutschen Idee. Also neu ist die nicht. Aber es gibt eine weitere Stadt, die kostenloses WLAN in der Innenstadt anbietet. Und zwar ist das Kamp Lintfort. Wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Mir nicht. Dir nicht. Du musst sehr weit in den Westen gehen. Und da findest du Kamp Lintfort. Auf jeden Fall hast du dort jetzt WLAN, schön, wenn du es möchtest. Schön. Nicht frei, aber immerhin kostenlos. Okay, dann möchte ich einen Blick auf den digitalen Binnenmarkt der EU werfen, denn die haben jetzt neue Strategien für eine digitale Welt verabschiedet. Diese Strategien sollen Europa fit machen für die Herausforderungen der digitalen Transformation und eine optimale Ausschöpfung der Potenziale der digitalen Wirtschaft ermöglichen. Das heißt, man hat auch in der Wirtschaft erkannt, dass die ganze Welt digitaler und digitaler wird. Diese Strategien basieren auf 3 Säulen. Erste Säule ist besserer Zugang für Verbraucher und Unternehmen zu digitalen Waren und Dienstleistungen in ganz Europa zu schaffen. Die zweite wäre Bedingungen für florierende digitale Netze und innovative Dienste und gleichzeitig gleiche Voraussetzungen für alle Teilnehmer etablieren und schaffen. Und als dritte Säule die Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft zu ermöglichen. Jetzt sind diese Säulen schon relativ lang von der Benamung her. Jede Säule hat nochmal mehrere Maßnahmen zur Umsetzung, die ich mir jetzt tatsächlich in der Stelle sparen möchte. Kann man sich gerne aber mal durchlesen bei den Kollegen von E-Government Computing. Jo, dann mache ich mal gleich weiter mit einer Studie, und zwar einer Studie des Forschungsinstituts EB Research. Und zwar haben die gesagt, das papierlose Büro ist noch lange nicht umgesetzt. Das möchte ich mal so stehen lassen, und jeder, der die öffentliche Verwaltung kennt, wird wissen, dass der Verwaltungssachbearbeiter sein Papier und seinen Stempel liebt. Der Verwaltungssachbearbeiter ohne Papier und Stempel, das ist wie Hamburg ohne den HSV. Ja, könnte man so sagen. Kannst doch gerne noch eine bessere Metapher erfinden, aber ich habe noch das HSV von vorhin im Kopf, deswegen fiel mir gerade nichts Besseres ein. Ich habe es nicht so mit Fußballmetaphern. Hamburg und der Fischmarkt. Komm. Ich schaue als nächstes nochmal in mein Lieblingsland Österreich, denn auch dort ist das Thema Open Data und Smart City natürlich wieder ganz groß dabei. In dem Fall, da wirst du später vielleicht noch was dazu sagen, ganz hervorragend in der Stadt Wien. Die Digital City Wien ist nämlich jetzt eine neue Initiative, die von Unternehmen in Kooperation mit der Stadt Wien gestartet wurde. Ziel dabei ist es, die Privatwirtschaft mit der Verwaltung der Stadt zu vernetzen, um Wien zu einem führenden digitalen Hotspot in Europa zu machen. Ja, die haben da ganz tolle Ideen. Zum Beispiel haben die mit diversen Startup-Unternehmen Apps entwickelt, die Autofahrern den nächstbesten Parkplatz anzeigt. Die haben beispielsweise eine Bürgermeister-App. Die ist jetzt nicht nur für den Herrn oder die Frau Bürgermeister selbst, sondern tatsächlich für Bürger, die Kontakt zu ihrem Stadtoberhaupt suchen. Wir haben aber auch noch eine App eines Stromanbieters, der den Stromverbrauch auf Wetter- und Energieverhältnisse anpasst. All das ist möglich durch die Open Data Initiative, die seit Jahren Daten gesammelt hat und diese jetzt auch auf open.wien.gv.at der Bevölkerung und der Privatwirtschaft zur Verfügung stellt. Ja, Österreich prescht da mal wieder ganz vorne hin, aber auch in diesem Artikel heißt es natürlich, und das müssen die Österreicher genauso feststellen wie wir hier in Deutschland, das Thema ist noch nicht so ganz in den Herzen und Köpfen der breiten Bevölkerung angekommen. Das heißt, da haben sogar die Österreicher Nachholbedarf. Jo, dann mache ich mal weiter, und zwar diesmal mit dem Bund. Vom Bund sprechen wir leider sehr wenig. Und zwar wird es jetzt im Bund eine neue IT-Behörde geben. Und zwar werden die Bundesrechenzentren, da gibt es glaube ich 3 oder 4 Stück, die werden alle zusammengelegt. Also nicht zwingend räumlich zusammengelegt, sondern organisatorisch zusammengelegt, weil die machen derzeit jeder ihren eigenen Kram. Die einen machen fürs Finanzministerium, die anderen machen fürs Innenministerium irgendwelchen Kram. Die legen die jetzt zusammen, sodass es nicht mehr 3 oder 4 verschiedene Entwicklungen gibt, sondern eine einzige Entwicklung, dass die Backup-Möglichkeiten wesentlich besser gegeben sind. Ja, und das Ganze firmiert dann unter dem Marketingbegriff Bundescloud. Ich würde ja sagen, dass man hier einen netten Begriff gefunden hat für eine schon längst fällige Infrastrukturmaßnahme. Aber ich mag dieses Marketing-Sprech. Bundescloud, das klingt doch so neu, das klingt innovativ, das klingt nach Jugend. Ich finde es toll. Ja, aber die Wolke ist das Böse. Ja, aber nicht, wenn es vom Bund kommt, Thorsten. Mensch. Ja, ich schaue als nächstes nach Mainz, denn dort hat der 3. Kongress des IT-Planungsrates stattgefunden. Mit dem Oberbegriff Digitalisierung geht uns alle an. Ja, Dort hat dann die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die Frau Malu Dreyer, ein paar schöne Sätze gesagt. Digitalisierung ist kein Nischenthema. Datenschutz, Transparenz und bürger- und wirtschaftsnahe Services sind dabei wichtige Themen und ein Gebot von Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe, sagt sie. Da hat sie recht, die Frau Dreyer. Muss man sagen. Und Rheinland-Pfalz möchte jetzt natürlich auch die Chancen der Digitalisierung nutzen, kommt überraschend, und sich den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung öffnen. Schauen wir mal, was die machen. So, dann mache ich gleich mal weiter mit einer PwC-Studie, also PricewaterhouseCoopers. Und zwar haben die mal analysiert, wie weit denn die 10 oder die 25 größten oder bevölkerungsstärksten Städte in Deutschland sind mit ihrer Digitalisierung. Und zwar sind die Spitzenreiter nicht verwunderlich Köln, Hamburg und München. Die haben jeweils 16 von 20 Punkten erreicht. Und PwC hat auch festgestellt, dass die Top 10 der Großstädte in Deutschland sich von den restlichen 15 massiv abheben. Das heißt, die Mehrzahl der deutschen Großstädte hat einen riesigen Nachholbedarf, was Digitalisierung und E-Government angeht. Ja, das ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, nicht wirklich überraschend. Wir erzählen es ja immer wieder, dass München da ganz, ganz weit vorne dabei ist. Auch Köln, das weiß ich, die sind da echt fit, was das Thema angeht. Hamburg überrascht die sich nicht, auch nicht wesentlich. Und natürlich, die meisten haben Nachholbedarf, das ist vollkommen klar. Ich versuche gerade deine Liste da zu finden, aber ich sehe es gerade nicht. Aber ist auch egal. Das kannst du dir dann anschauen, wenn du die Shownotes schreibst. Das kann ich mir dann anschauen, genau. Ja, ich habe als nächstes einen sehr, sehr netten Artikel gelesen mit der Überschrift Merkels Drohung mit der Breitbandstrategie. Das klingt gefährlich. Das klingt sehr gefährlich und ich möchte auch vorab ganz klar darauf hinweisen, dass es sich hier um eine Kolumne von Sascha Lobo gehandelt hat. Wer schon mal mit Sascha Lobo zu tun hatte, seine Kolumne auf Spiegel gelesen hat, seine Podcasts gehört hat, der weiß, was ihn erwartet. Und unser guter Sascha hat sich mal die digitale Agenda der Bundesregierung etwas genauer angeschaut, beziehungsweise eine neu erschienene Broschüre aus der Ecke des Bundespressesprechers Seibert. Und ich empfehle euch unbedingt, natürlich werden wir wieder alles verlinken, wie ihr es kennt, unbedingt diesen Artikel oder diese Kolumne mal zu lesen. Es ist einfach sehr, sehr köstlich zu lesen. Unter anderem nimmt der Lobo da die Pläne und Aussagen zum Breitbandausbau auseinander. Ich darf da mal ganz kurz zitieren. Die in der digitalen Agenda vorgetragene Breitbandstrategie ist nicht bloß Quark, sondern Traditionsquark seit 2005. Das sind Sascha-Lobo-Worte. Das sind Sascha-Lobo-Worte, aber ich habe mich köstlich amüsiert, als ich diesen Artikel gelesen habe. Ja, des Weiteren führt er die Rechtssicherheit der WLAN-Betreiber ad absurdum und auch die Themen Datenschutz und die E-Mail bekommen natürlich ihr Fett weg. Wie immer bei Sascha Lobo ganz unten am Artikel der TLDR, den ich gerne auch nochmal nennen möchte. Die Broschüre, mit der die Bundesregierung die digitale Agenda erklären möchte, ist ein Kabinettstückchen politischer Irreführung. Wie gesagt, selber lesen, selber ein Urteil bilden, ich find's lustig. Ja, dann komme ich zu unserer komme ich zu einer News, und zwar sind wir heute sehr international. Wir hatten heute wie immer Österreich, wir hatten die Schweiz und jetzt Spanien. Ja, wer hätte es gedacht? Spanien kümmert sich auch um E-Government, und zwar Barcelona. Barcelona setzt jetzt sehr verstärkt auf Bürgerbeteiligung und Transparenz. Was außerdem dazu kommt, ist, dass Barcelona ein Budget von 100 Millionen Euro hat und damit Einwohnern ein Recht auf Wohnen, Essen und Grundversorgung und einen stadtweiten Mindestlohn bieten. Ja, also dass Barcelona da weit vorne ist, habe ich auch vor kurzem gelesen, ist natürlich auch wieder klar. Barcelona als große Stadt muss da natürlich ganz vorne dabei sein. Zu guter Letzt haben wir noch eine, ja, nennen wir es ruhig Eilmeldung, Breaking News. Denn aus gut unterrichteten Kreisen haben wir erfahren, wer unser neuer Bundes-CIO ist. Das wird nämlich der Hans-Georg Engelke, der derzeit noch Leiter des Ministerbüros des Innenministers ist. Engelke, also bisher direkt unter Thomas de Maizière beschäftigt, wird damit Nachfolger von Cornelia Rogal-Grote, meiner erklärten Lieblingsstaatssekretärin. Unklar ist allerdings noch die Verbindung zu Anke Engelke. Ganz schlechter Witz. Ich glaube, da gibt's keine. Aber ich denke, wir kommen jetzt dann gleich zu unserem Lieblingsabschnitt. Kurioses. Ach so, und ich fange gleich an. Das ist natürlich klar. Und zwar der Kreis Leer hat eine Homepage. Und diese Homepage, die kann man sich jetzt vorlesen lassen. Toll. Die einen sagen, es ist ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit. Ich glaube, wenn man Menschen fragt, die darauf angewiesen sind, die sehen das wahrscheinlich etwas anders. Und wahrscheinlich haben die auch recht. Ja, ich habe auch noch ein Thema, und zwar Postident. Die Legitimation ist jetzt auch per Videochat möglich. Glaubt es kaum. Wer sich also mit dem Postident-Verfahren bei Kontoeröffnung legitimieren möchte, soll künftig die Wahl haben. Entweder man geht oldschool zur Postfiliale oder man identifiziert sich per Videochat vom heimischen Rechner aus. Jetzt werden natürlich alle sagen, geil, Identifizieren vom Rechner, Videochat, okay, aber da kann ich sicherlich EID hernehmen mit meinem neuen Personalausweis. Nein, kann ich nicht. Und wie geht es dann? Man hält original seinen Ausweis in die Kamera seines Computers und zeigt es so dem Angestellten in der Post, wer man auch ist. Dann frage ich mich, wie das mit dem Personalausweisgesetz läuft, weil es ja eigentlich eine Kopie ist und da diverse Kennzeichen und Zahlen drauf vermerkt sind, die man nicht kopieren darf. Richtig. Einmal rechtlich natürlich schwierig, zweitens kompletter Blödsinn. Aber kurios genug, um bei uns in der Rubrik zu landen. Genau. Dann kommen wir jetzt doch mal zu unserem nächsten Thema, und zwar zu unserem neuen Thema Veranstaltungen. Es haben in letzter Zeit zwei größere Veranstaltungen stattgefunden aus dem E-Government-Bereich, und zwar in Leipzig der 16. Kongress mit Fachausstellung E-Government, neue Verwaltung heißt die. Da konnte leider keiner von uns persönlich hin, da haben wir eine Kollegin hingeschickt, die sich das mal angeschaut hat. Jetzt hat es den kleinen Nachteil, die Kollegin ist ganz, ganz neu in dem Bereich E-Government und sie hat viel mitgebracht, viele Eindrücke mitgebracht. Der Grundtenor von ihr war, es gibt einen Innovationspreis von der DBB. Der wurde in diesem Jahr als Hauptpreis an ein kooperatives E-Government in föderalen Strukturen in der Metropolregion Rhein-Neckar verliehen. Großes Manko an dem Thema, die Metropolregion Rhein-Neckar wendet sich mit ihrem E-Government ausschließlich an die Wirtschaft. Also die wollen den Bürger also eigentlich gar nicht da haben. Es gab noch zwei Sonderpreise, ausnahmslos an auszubildenden Projekte, und zwar an Projekte zur Gewinnung von neuen Auszubildenden. Einmal für den Kreis Lippe und einmal die kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe. Jo, ansonsten, Matthias, du wolltest noch was sagen? Ich dachte, du wärst jetzt mit der Thematik fertig und wollte elegant zur nächsten Veranstaltung überleiten. Nein, die nächste Veranstaltung, soweit bin ich noch gar nicht. Ich muss das noch schnell zu Ende machen. Also viel zu Eleganz. Ja, Eleganz liegt uns doch nicht so, das weißt du. Ja, du hast recht. Also die neue Verwaltung, die Kollegin sagt, das war für sie eine sehr interessante Veranstaltung. Sie durfte auch zwei Vorträge halten. Ich schaue, dass ich das nächste Mal auch dahin kann. Wird veranstaltet unter anderem vom Innenministerium und von der Vitaco. Die Vitaco ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister. Das ist, ja, es gibt auch noch ein Pendant dazu für die wirtschaftlichen IT-Dienstleister. So, jetzt kannst du gern zur nächsten Veranstaltung überleiten. Dann leite ich doch mal. Da können wir tatsächlich ein bisschen mehr zu erzählen, weil wir da selber waren, nämlich beim Bayerischen E-Government-Anwenderforum 2015. Und dieses Anwenderforum findet eigentlich jährlich statt, immer im Schloss Nymphenburg, eigentlich also sehr schön gelegen, super Location. Und natürlich, wer ist von uns beiden immer auf Veranstaltungen? Der Thorsten. Deswegen muss der Thorsten auch hier erzählen, was er da alles gesehen hat. Ja, also ich war im letzten Jahr schon auf diesem E-Government-Forum. Ich auch. Das stimmt, wir haben uns einen Stand geteilt. Ja. In diesem Jahr hatten wir keinen Stand, in diesem Jahr waren wir tatsächlich Gäste. Deswegen durfte ich nicht hin. Heul jetzt. Also, die Veranstaltung war wie immer eine runde Geschichte. Für meinen Geschmack ein bisschen viele Politiker, die da gesprochen haben. Den ersten Tag vormittags habe ich nicht erlebt, habe mir das aber von verschiedenen Teilnehmern erzählen lassen. Also da waren Grußworte des Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages. Dann hat der neue Landes-CIO von Sachsen über das E-Government-Gesetz des Freistaats gesprochen. Den lassen die in Bayern rein? Den lassen die in Bayern rein. Vor allen Dingen haben die auch noch mehrere Vorträge gehalten, die Sachsen. Gut, finde ich gut. Ja. Freistädte müssen zusammenhalten. So ist das. Die digitale Agenda war ein Thema. Ja, und dann die üblichen Verdächtigen, Landtagsmitglieder, Bitkom-Mitglieder waren an dem Vormittag da und haben gesprochen, also Politik. Dann war ich in einem Forum, das hieß Marktforum, das hätte ich mir sparen können, weil das war eigentlich nur eine Verkaufsveranstaltung von drei der Aussteller in diesem E-Government-Anwenderforum. Nichtsdestotrotz war inhaltlich, ja, interessant, aber jetzt, man hätte es auch weglassen können. Interessanter wurde das dann natürlich dann mit den Fachforen. Ich war im Fachforum 2, aktuelle E-Government-Projekte, Erfahrungsberichte daraus. Und zwar gab es da Erfahrungsberichte vom IT-Leiter des Kreisverwaltungsreferates der Landeshauptstadt München, der über die Umsetzung IKFZ Stufe 1 gesprochen hat, über die Aufwände, die die Stadt München hatte, über den Nutzen, den die Stadt München daraus hat, und hat noch einen Ausblick gegeben auf IKFZ Stufe 2, was da auf die Stadt München zukommt, beziehungsweise was die Stadt München sich davon erhofft. Und von ihm habe ich zum Beispiel auch die Information, dass es bei den Bürgern wesentlich beliebter ist, das Kennzeichen mitzunehmen, als das Fahrzeug online abzumelden. Das kann ich mir vorstellen. Was er auch noch gesagt hat, ist, dass wenn man dieses Thema auch mal mit diesen ganzen Großkunden besprochen hätte, in München ist es zum Beispiel die Firma Sixt und die Firma BMW, die haben ein Volumen von ungefähr 100.000 Außerbetriebssetzungen im Jahr. Wenn man die mit an Bord genommen hätte und für die Möglichkeiten geschaffen hätte, dann wäre das Thema schon längst durch. Das ist wie so oft das Problem, dass an solche Fälle dann nicht gedacht wurde und die jetzt natürlich vor Problemen stehen. Ne? Das Problematische sehe ich an der Stelle ist, man denkt entweder nur an den Bürger oder nur an die Wirtschaft. Man denkt nie an beide. Genau. Das finde ich ziemlich schade. Ja, dann war ich heute auch da. Also wir nehmen direkt im Anschluss an die Veranstaltung auf heute. Im Fachforum Nummer 5, da ging es um E-Government-Portale, und zwar vergleichte man da verschiedene E-Government-Portale, beginnend mit der Vorstellung, nein, nicht mit der Vorstellung des Bayern-Portals, sondern mit einer Erklärung des Bayern-Portales. Die Vorstellung des Bayern-Portales obliegt dem Chef. Dem Magus. Dem Magus. Und der wird das dann auch entsprechend zum richtigen Zeitpunkt freischalten offiziell und auch offiziell bekannt geben, dass es jetzt gibt. Also wir können aus Insiderwissen sagen, das Portal funktioniert. Es muss halt nur noch freigeschaltet werden. Ja, die Frau Stimmelmeier hat zu dem Thema gesprochen und hat erwähnt, welchen Inhalt das Bayern-Portal hat, für wen das Bayern-Portal zugänglich ist. Es ist prinzipiell zugänglich für alle Bürger und es ist zugänglich für alle Kommunen in Bayern, komplett unabhängig, ob sie es selbst entwickeln oder ob sie an irgendeinem IT-Dienstleister hängen. Also die bayerischen Kommunen können die EID-Funktion nutzen, sie können den Postkorb nutzen und auch ein E-Payment. Ein E-Payment. Ein E-Payment. Ja, das ist natürlich dann, jetzt greifst du es auf, dieses Bayern-Portal, was wir vorhin in den News auch schon hatten. Ich habe es auch schon gesehen, es sieht sogar einigermaßen hübsch aus. Freue mich schon, wenn der Magus das dann live schaltet. Ich denke, da freuen wir uns alle drauf, zumal das mal ein großer Schritt in Richtung Zukunft wäre. Und Bayern ist damit dann auch das erste Bundesland, was ein bundeslandeinheitliches Portal hat. Und auch Tenor dieser Veranstaltung war, es muss vereinheitlicht werden, es müssen Standards gefunden werden. Die einzelnen Kommunen, Bundesländer und der Bund müssen sich auf Standards einigen und an diesen Standards auch gemeinsam arbeiten und weiterentwickeln. Nur so kann es vorangehen. Das ist gleich eine gute Überleitung zu der E-Government-Strategie der Schweiz. Wir hatten es in den News ganz kurz. Da war dann der Dr. Matthias Stürmer, der hat die E-Government-Strategie der Schweiz vorgestellt. Lustiger Nebenfakt ist, der Dr. Matthias Stürmer ist kein Schweizer, sondern Deutscher. Er hat einen deutschen Personalausweis, sogar einen ENPA, spricht aber einen schönen Schweizer Dialekt und lebt halt in der Schweiz. Ja, also die Schweiz hat im Prinzip das gleiche Problem wie wir hier in Deutschland. Die haben Föderalismus. Da kocht jeder seine eigene Suppe. Moment, ich hatte da noch einen Satz aufgeschrieben. Die benutzen ganz klar Open Source. Und zwar, was die auch gesagt haben, ist, Open Source ist wie Föderalismus. Es gibt quasi einen, der die Software entwickelt. Und ganz, ganz, ganz, ganz viele, die ihr eigenes Süppchen kochen, den Softwarestand, den Hauptstand nehmen und dann mit ihren eigenen Ideen weiterentwickeln, umbiegen, vergewaltigen, wie man es auch nennen mag. Also Föderalismus ist da, glaube ich, ähnlich. Ja, Open Source ist, wie gesagt, in der Schweiz ein ganz, ganz großes Thema. Was der Herr Stürmer noch den Bayern mitgeben konnte, ist, wir in der Schweiz haben viele Papiertiger produziert. In Bayern sprecht drüber, macht Projekte, aber macht keine Papiertiger, sondern setzt die Projekte um. Und wenn mal eins in die Hose geht, dann geht es halt in die Hose und macht mal halt das nächste. Man muss halt dann auch rechtzeitig beenden und auch rechtzeitig zugeben, dass es nicht in die Hose, dass es in die Hose gegangen ist. Weise Worte des Herrn Stürmer. Genau. Weise Worte. Weise Worte. Weil wir gerade so schön da sind, was liegt näher an Bayern als die Schweiz? Österreich! Genau, und zwar war wieder mal die Stadt Linz da. Der Magister Pavel, den kenne ich schon von den Open Government Tagen der Stadt München. Der hat wieder das Thema der Stadt vorgestellt, und zwar dieses Open Commons. Es ist eine Mischung, also ein Mischbegriff aus Creative Commons und Open Source, weil weder das eine noch das andere deckt die Notwendigkeiten der Stadt, der Stadt Linz ab. Also hat man sich ein neues Lizenzierungsmodell überlegt und das nennt man dann Open Commons. Es gibt noch nicht viel Neues aus der Stadt Linz, was ich nicht schon auf dem Open Government Tagen in München gehört habe. Also die Stadt Linz bietet stadtweit ein kostenloses WLAN an. Es gibt einen freien oder einen kostenlosen Webspace für jeden Linzer Bürger. Das Thema Open Government Data ist ein ganz großes. Und Beschwerden- und Anliegenmanagement ist in der Stadt Linz auch ein wichtiges Thema. Das ist aber mehr, als die meisten anderen Städte bieten können. Da hast du vollkommen recht. Aber auch in der Stadt Linz hat man mal begonnen mit damit einfach nur Formulare online zu stellen, das ganze E-Government zu nennen, hat aber inzwischen daraus gelernt und hat die Formulare identifiziert, die null Nutzung haben oder kaum Nutzung, und die bietet man jetzt einfach nicht mehr an. Gut, super. Man hat natürlich auch Apps, gibt eine App, die heißt Schau auf Linz. Ist eine ganz tolle App, finde ich. Da sollten wir hier in Bayern uns auch mal ein Beispiel dran nehmen. Und zwar ist es eine App zur E-Partizipation. Da geht's los mit einfach, ich melde per App, per Foto, per Sonstiges eine kaputte Glühbirne, bis hin zu, ich reiche eine Idee ein, was hier an dieser Stelle, zum Beispiel an dieser Stelle könnte ich mir gut einen Spielplatz vorstellen, da wäre Bedarf da, und dann wird stadtweit darüber diskutiert und man sieht auch anhand einer Ampel den Umsetzungsstand und man bekommt auch Feedback als Einreichender, ob der Vorschlag angenommen wurde und wenn er nicht angenommen wurde, warum er nicht angenommen wurde oder beziehungsweise warum er verschoben wurde. Ja, eine tolle Sache auf jeden Fall. Jo, dann war ich im Fachforum Nummer 7, Smart City. Smart City war geprägt von der Landeshauptstadt München, dieses Fachforum. Und zwar hat die Frau Dr. Rothenhöfer und der Herr Illigmann. Der Herr Illigmann ist federführend für das Projekt, was wir vorhin kurz angesprochen haben, wo die Stadt München gemeinsam mit Lyon und Wien sich beworben hat auf eine EU-Förderung. Da geht es ganz konkret um das Projekt Horizon 2012 und da ist die Stadt München Leuchtturmprojekt gemeinsam mit den beiden anderen Städten. Da gibt es noch andere Teilnehmer, die auch was von dem Topf abbekommen haben. Die habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf. Die sind auch nicht erwähnt worden, aber werden wir in einem der nächsten Podcasts nachreichen, weil von diesem Projekt glaube ich, dass wir noch sehr, sehr viel hören werden. Ganz konkret in München plant man da schon, hat eines der letzten Baugebiete von München, das ist in Freiham. Dafür, wenn es Freiham von uns nach Freiham. Wenn es Freiham von uns nach Freiham und da haben es der angefangen, da gibt es ganz spezielle Auflagen, dort Häuser zu bauen. Da gibt es Auflagen und Ideen und Umsetzungen zur Umsetzung von Smart City. Da werden zum Beispiel sogenannte District Boxen zur Verfügung gestellt. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Und zwar sind das so eine Art Paketboxen, wie wir früher in der DDR schon hatten. Lang, lang ist es her. Also Anbieter offen, also es ist egal, ob da die DHL, ob da UPS oder sonst wer was reinstellt. Die haben, sind allerdings noch so weit, die haben noch eine Kühlung mit drin. Okay. Das heißt, man könnte sogar beim Edeka sein Essen bestellen. Und wenn man abends um 9 nach Hause kommt, weil um 8 macht ja in einer guten katholischen Stadt wie München die Läden zu. So wie sie das kehrt. Genau. Und da können dann zum Beispiel dort Lebensmittel drin gelagert werden, die man dann einfach abholt und mit nach Hause nimmt. Dann großes Thema ist da auch Individualverkehr, individuelle Transport. Es wird Leihfahrräder geben. Es wird wie Car2Go oder DriveNow Fahrzeuge geben. Und was ich ein großes und interessantes Thema finde, ist, dass Straßenlampen plötzlich zum Technologieträger werden. Also Straßenlaternen. Dazu hat der Professor Dr. Lutz Häuser von der, das heißt theui.de. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die Universität heißt, beziehungsweise die Firma. Hat dazu einen sehr umfänglichen Vortrag gehalten. Ich habe mir da drei Seiten mitgeschrieben, das ist echt viel. Und zwar hat er über Smart Cities und Smart Communities gesprochen. Er ist echt ein Visionär und er arbeitet an diesem EU-Projekt mit und berät dazu die teilnehmenden Städte, zumindest hier in Deutschland die. Er sagt, dass der ÖPNV sich stark verändern wird. Er spricht von Connected Mobility, also Connected Smart Home, intelligente Netzstrukturen und zwar intelligente Netzstrukturen, nicht nur Strom, sondern auch Gas, Wasser, Verkehrsnetze. Diese ganzen Netzstrukturen werden miteinander kommunizieren. Es im Bereich Smart City ist es auch wichtig und notwendig, dass jegliche Infrastruktur miteinander kommuniziert, um Prognosen quasi zu erstellen. Was er auch angesprochen hat, ist das Zitat der Bundeskanzlerin auf der CeBIT. Daten sind die neue Währung. Das hat eine sehr kontroverse Diskussion ausgelöst. Und zwar muss nach seinen Ideen ein Wechselkurs für Daten festgelegt werden, wenn das eine neue Währung ist. Man könnte zum Beispiel sagen, dass ein bestimmtes Datum einen bestimmten Eurobetrag wert oder Centbetrag wert ist. Oder man kann natürlich auch über einen Tauschhandel sprechen. Es fallen gerade in Smart Homes ganz viele Daten an, die auch für eine Smart City von Interesse sind und sagen, wenn du die Daten freigibst als Bürger, kriegst du von uns natürlich auch die Daten von Smart City und kannst damit selber machen, was du willst. Aber da findet jetzt gerade gesellschaftlicher Diskurs statt, ob ein Datum tatsächlich was wert ist. Es hat sich auch in dem Fall der Kollege Pavel von der Stadt Linz zu Wort gemeldet und hat gemeint, er findet das keinen guten demokratischen Ansatz. Er findet, dass alle Daten offen sind, sowohl die vom Bürger und als auch die von der Stadt, die da generiert werden. Ja, also ich denke, da wird es die Zeit noch zeigen, was da noch an Diskussionen auf uns zukommt. Im Generellen kann man sagen, sind Daten ein neuer Rohstoff, die vielleicht roh nichts wert sind, also eine Temperaturkurve von einem ganzen Tag von meinem Haus ist vielleicht nicht so interessant, aber die Temperaturkurve in Verbindung mit mit meiner Anwesenheit und damit einer Prognose, wann ich jetzt zu heizen beginnen werde oder wann ich jetzt Strom benötige, das sind veredelte Daten, die sind vielleicht für die Energieversorger von Wert. Sicherlich für die Energieversorger von Wert, bietet natürlich aber auch wieder Gefahrenpotenzial. Nicht? Auch jede Daten können gehackt werden und derjenige, der sieht, wann du zu Hause bist und heizt und wann du eben nicht zu Hause bist und heizt, freut sich dann, wenn er weiß, dass keiner zu Hause ist bei dir. Ach, du bist ein Spielverderber. Das ist. Ich wollte mal wieder was sagen. Lass mich doch mal in einer idealen Welt denken. Okay, ich bin wieder ruhig. Einer unserer Podcaster-Kollegen schreibt darüber gerade übrigens eine Masterarbeit. Vielleicht können wir den in dem Zusammenhang mal interviewen. Wäre eine Idee. Jo. Dann war ich auf einem, wie hieß das nochmal, im Plenum. Und zwar ging es da um Mangela 3.0. Weil wir gerade von Themen gesprochen haben, die wir mal näher beleuchten müssen. Mangela 3.0 steht noch bei uns auf der Liste. Deswegen werde ich da nicht tiefer drauf eingehen. Nur kurz sagen, dass es 5 Bereiche gibt, die sich auf 3 Säulen stützen. Ich spreche jetzt einfach mal die 5 Bereiche an. Und zwar ist im Prinzip Mangela 3.0 die Digitalisierungsstrategie von Bayern. Und zwar wichtiges Thema Breitbandausbau auf 50 Megabit. Dann wahnsinnige 50 Megabit. Kostenfreies WLAN in ganz Bayern, beginnend bei Behörden und bei den bayerischen Seenflotten. Dann gibt es die sogenannten Bayern Labs. Das sind regionale IT-Zentren. Die sollen so eine Art Wissensbörse darstellen für Schulen, Kommunen, Startups. Also ich weiß noch nicht, wie man sich das vorstellen kann. Dann ist auch Mangela 3.0 Bestandteil der Digitalisierungsstrategie für Bayern. Es gab übrigens auch, falls es euch interessiert, auch ein Mangela 1.0 und ein 2.0. Da gehen wir mal detailliert drauf ein. Und ein weiteres wichtiges Thema ist die IT-Sicherheit. Ja, und Quintessenz, das war eine Politikerrede, also so viel Informationen kann man da nicht rausholen. Quintessenz ist, mit Mangela 3.0 entsteht die Verwaltung von morgen. Ja, also am Ende wusste ich nicht mehr genau, ob er jetzt über Mangela 3.0 oder über die Digitalisierungsstrategie gesprochen hat. Auf jeden Fall hat er viel geredet. Ja, das nächste Thema. Oder willst du noch irgendwas sagen dazu? Ich dachte, Mangela ist dein Lieblingsthema. Mangela finde ich toll, ja, aber ich denke, da gehen wir dedizierter mal später drauf ein. Ich habe jetzt auch noch ein letztes Thema, und zwar werde ich nichts über die Podiumsdiskussion sagen, an der ich teilgenommen, also der ich beiwohnen durfte, nicht teilgenommen habe, weil die war auch Politiker geschwängert. Und zwar hat auch der Professor Kubitschek, ein ziemlich bekannter Professor der Universität Bremen, der sich schon seit, ja, er sagt 20 Jahren mit dem Thema E-Government beschäftigt, kann ich mir gut vorstellen, weil er ist inzwischen auch ausgeschieden aus dem Berufsleben. Und zwar hat er mal aufgezeigt, dass das Thema, was die Schweiz hat und auch Deutschland hat, dass jeder macht, was er will. Jo, und einen Satz möchte ich noch sagen, den ich von ihm sehr, sehr interessant fand, ist, der Bürger will kein Auto zulassen. Er will das neue Auto fahren. Da hat der Kubitschek sicherlich recht, ja. Genau, und ich denke, man sollte sich bei allen E-Government-Anwendungen, die man so im Blick hat, genau das vor Augen halten. Der Bürger will keinen Kontakt zur Kommune. Er muss Kontakt zur Kommune haben, weil er irgendwas will. Jo. Ja, und da muss man ansetzen und da sind die Länder, der Bund gefordert, aktiv zu werden. Genau, da in dem Zusammenhang möchte ich jetzt mal noch einen Blog placken. Und zwar ist das egovernment2020.de. Lest ihn einfach mal durch. Schaut euch den mal an und liest ihn. Ich sage jetzt bewusst nicht, zu welcher Zeitschrift der gehört oder zu welcher Zeitung der gehört, weil sonst schaut euch den nämlich nicht an. Jo, das wäre jetzt mit meinen Themen. Wie machen wir denn jetzt weiter? Gut, die obligatorische Frage zum Ende. Haben wir noch Themen? Du hast schon mit Nein geantwortet. Ich bin eigentlich auch durch mit meinen Themen. Ich habe ja die letzte halbe Stunde eh relativ wenig geredet. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch mit unserer News- und Veranstaltungsfolge. Möchtest du noch die Verabschiedung durchführen? Ja, dann führe ich die Verabschiedung vor. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch, je nach Zeitpunkt, wann ihr das jetzt gerade hört, einen schönen Tag. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare bei iTunes, im Blog. Wir möchten gern mit euch in Dialog treten. Kommentiert unter dem Beitrag im Blog. Und ja, das bereichert uns und euch. Ja, dann noch einen schönen Tag.